Erster, das zweite Los war für Simeon. Seine Familie bekam Land. Dieses Land lag im Gebiet der Judäer. Zweiter, sie bekamen diese Städte, Beerseba und Molada. Dritter, auch Hazar-Sual, Bala und Ezem. Vierter und Eltolad, Betul und Horma. Fünfter, dazu Ziklag, Beth-Markaboth und Hazar-Susa. Sechster, Beth-Lebaoth und Saron waren auch dabei. Das waren 13 Städte mit Dörfern. Siebter, sie bekamen auch in Rimmen, Ether und Asan. Das waren 4 Städte mit Dörfern. Achter, alle Dörfer um diese Städte gehörten dazu. Das war das Land für Simeons Familie. Neunter, Simeon bekam Land vom Gebiet der Judäer. Das Land der Judäer war sehr groß. Darum bekam Simeon Land mitten in ihrem Gebiet. Zehnter, das dritte Los war für Sebulons Familie. Ihr Land reichte bis Sarid. Elfter, die Grenze ging nach Westen hinauf nach Marela. Sie berührte Dabeset. Dann ging sie zum Bach östlich von Joknim. Zwölfter, im Osten ging die Grenze von Sarid nach Kislot-Tabor. Sie ging weiter nach Dabarat und hinauf nach Jafia. Dreizehnter, von dort ging sie nach Osten zu Gead-Hefa. Dann nach Etetetetet-Katzin und Remona. Sie bog dann nach Nea ab. 14. Die Grenze ging dann nördlich um Hanaton herum. Sie endete im Tal von Jiftael. 15. Katat, Naalal, Simron, Idala und Bethlehem waren auch dabei. Das waren 12 Städte mit Dörfern. 16. Das war das Land für Sebulons Familie. Es waren diese Städte mit ihren Dörfern. 17. Das vierte Los war für Issachars Familie. 18. Ihr Gebiet umfasste Jezreel, Kesulot und Sunem. 19. Auch Hafarim, Zion und Anaharat. 20. Dazu Rabbit, Kision und Ebetz. 21. und Remet, Enganim, Enhadar und Beth-Pazes. 22. Die Grenze berührte Tabor, Sahazima und Beth-Semes. Sie endete am Jordan. Das waren 16 Städte mit Dörfern. 23. Das war das Land für Issachars Familie. Es waren diese Städte mit ihren Dörfern. 24. Das fünfte Los war für Assas Familie. 25. Ihr Gebiet umfasste Helkat, Hali, Beten und Achsaf. 26. Auch Alamelech, Amiat und Misial. Es reichte bis zum Karmel am Meer und zum Sihor von Libnat. 27. Die Grenze ging nach Osten nach Beth Dagon. Sie berührte Sebulon und das Tal Jiftael im Norden. Dann Beth Emek und Regiel. Sie ging weiter nach Norden bis Kabul. 28. Ebron, Rehob, Ammon und Kana gehörten dazu. Es reichte bis zur großen Stadt Sidon. 29. Die Grenze ging zurück nach Rama und zur Stadt Tyrus. Dann ging sie nach Hos. Ihre Endpunkte waren das Meer, Maleb und Achsib. 30. Akko, Afek und Rehob waren auch dabei. Das waren 22 Städte mit Dörfern. 31. Das war das Land für Assas Familie. Es waren diese Städte mit ihren Dörfern. 32. Das sechste Los war für Naphtalis Familie. 33. Ihre Grenze begann bei Helef und den Bäumen bei Zananim. Sie ging über Adami-Nekeb und Jabnel bis Lakum. Sie endete am Jordan. 34. Die Grenze ging nach Westen nach Asnot-Tabor. Von dort ging sie weiter nach Hukok. Im Süden berührte sie Sebulon. Im Westen berührte sie Asser und Juda. Der Jordan war im Osten. 35. Feste Städte waren Zidim, Zer, Hamat, Rakat und Kinneret-Etetetet. 36. Auch Adama, Rama und Hazor. 37. Kedes, Edrei und En-Hese. 38. Jireon, Michdal-El, Horem, Beth-Ernath und Beth-Semes. Das waren 19 Städte mit Dörfern. 39. Das war das Land für Naphtalis Familie. Es waren diese Städte mit ihren Dörfern. 40. Das siebente Los war für Dans Familie. 41. Ihr Land umfasste Zorea, Estaol und Iersemes. 42. Auch Salabin, Ayalon und Jitla. 43. Ilon, Timnat und Ekron. 44. Elteke, Gibeton und Balat. 45. Jehud, Bene Barak und Gadrimmen. 46. Emejakon und Rakon gehörten dazu. Das Gebiet reichte bis Jafo. 47. Das Land der Daniten war nicht genug für sie. Darum zogen die Daniten los. Sie kämpften gegen Lesem und eroberten es. Sie nahmen das Land und wohnten dort. Sie nannten Lesem dann denn, nach ihrem Vorfahren denn, 48. Das war das Land für Dans Familie. Es waren diese Städte mit ihren Dörfern. 49. Die Israeliten hatten das Land ganz verteilt. Dann gaben sie Josua, dem Sohn von Nun, Land in ihrer Mitte. 50. Gott hatte es gesagt. Sie gaben Josua die Stadt Timnat-Sera im Gebirge Ephraim. Er hatte diese Stadt gewollt. Er machte die Stadt stark und wohnte dort. 51. Das war das Land, das Eliasar, der Priester, und Josua, der Sohn von Nun, verteilten. Auch die Anführer der Stämme Israels waren dabei. Sie verteilten es in Silo vor Gott, am Zelt. Sie benutzten Lose dafür. So war die Landverteilung beendet.